Einmal in der Nacht nach einem besonders arbeitsreichen Tag, der König hatte nämlich neue Arten von Orden entworfen, die er sich zu verleihen gedachte, da träumte es ihm, wie sich sein Oheim Zenander in die Hauptstadt stahl, die Finsternis nutzend, von einem schwarzen Mantel umhüllt und durch die Straßen kreiste auf der Suche nach Helfershelfern, um eine scheußliche Verschwörung anzuzetteln. Aus den Kellern schlüpften Kolonnen von Verlachten, und es waren ihrer so viele, und solche Königsmordgier äußerten sie, dass Mordas erbebte und vor großem Schrecken aufwachte. Schon nahte der Tag, und die liebe Sonne vergoldete weiße Wölkchen am Himmel, also sagte sich Mordas, Träume sind Schäume, und machte sich an weiteres Planen von Orden. Diejenigen aber, welche er tags zuvor erdacht hatte, wurden ihm an die Terrassen und Balkons gehängt. Als er sich aber nach ganztägiger Mühsal wieder zur Ruhe legte, da kaum eingenickt, erblickte er die Königsmordverschwörung in voller Blüte. Das war aber so gekommen. Aus dem verschwörerischen Traum aufwachend, hatte er dies nicht ganz und gar getan. Die Innenstadt, die diesen staatsfeindlichen Traum ausbrütete, hatte sich überhaupt nicht wachgerüttelt, sondern ruhte weiterhin vom Albtraum umschlungen, nur hatte der König im Wachen nichts davon gewusst. Indessen ein beträchtlicher Teil seiner Person, und zwar das alte Stadtzentrum, ohne Einsicht in die Tatsache, dass der schurkische Oheim und seine Drahtziehereien nur Wahn und Einbildung waren, verharrte weiterhin im Irrgang des Albtraums. In dieser zweiten Nacht sah Mordas im Traum, wie der Oheim fieberhaft werkte, die Verwandten zusammenrufend. Sie erschienen alle bis zum Letzten, nach dem Tod noch in den Angeln knarrend. Und selbst diejenigen, welchen die wichtigsten Teile fehlten, erhoben die Schwerter gegen den rechtmäßigen Fürsten. Außergewöhnliche Bewegung herrschte. Scharen von Verlarvten skandierten flüsternd aufrührerische Schlachtrufe. Schon wurden in Löchern und Kellern die schwarzen Fahnen der Rebellion genäht, überall Gifte gebraut, Beile geschliffen, Giftchen vorbereitet und alles zur entscheidenden Auseinandersetzung mit dem verhassten Mordas gerüstet. Der König entsetzte sich abermals. Er wachte ganz und gar zitternd und wollte schon durch die goldene Pforte des königlichen Mundes alle seine Truppen zu Hilfe rufen. Auf dass sie die Anführer zwischen den Schwertern zerrieben, aber sogleich besann er sich. Das half nichts. Die Truppen kommen ja nicht in seinen Traum hinein und können die dort erstarkende Verschwörung nicht zerschmettern. Einige Zeit versuchte er also, durch bloße Willensanstrengung diese 4 Quadratmeilen seiner Wesenheit aufzuwecken, die hartnäckig von Verschwörung träumten. Aber vergebens. Im Übrigen, um die Wahrheit zu sagen, wusste er nicht, ob vergebens oder nicht vergebens, denn wenn er wachte, nahm er die Verschwörung nicht wahr, die erst auftauchte, wenn ihn der Schlaf überkam. Wachend hatte er also keinen Zutritt zu den aufrührerischen Gebieten. Und kein Wunder, das Wachdasein kann nämlich nicht in die Tiefe des Traums eindringen. Dorthin durchzubrechen vermöchte nur ein anderer Traum. Der König erachtete es für das Beste in dieser Situation, einzuschlafen und einen Abwehrtraum zu träumen. Keinen x-beliebigen, versteht sich, sondern einen monarchistischen, ihm ergebenen mit wehenden Fahnen. Und erst mittels eines solchen um den Thron gescharten Krontraums müsste es ihm gelingen, den anmaßenden Albtraum zu Staub zu zermalmen. Mordas machte sich ans Werk, aber er konnte vor Schreck nicht einschlafen. So begann er denn Steinchen zu zählen, bis dies ihn übermannte und er einschlief. Nun erwies sich, der Traum mit dem Oheim an der Spitze hatte sich nicht nur im Zentralbezirk verschanzt, sondern begann sich gar Arsenale voll gewaltiger Bomben und vernichtender Minen herbeizuschwärmen. Er selbst hingegen, wie er sich auch anstrengte, vermochte kaum eine Kompaniereiterei zu erträumen, und auch diese abgesessen, zuchtlos und mit nichts als Topfdeckeln bewaffnet. »Da hilft nichts«, dachte er, »ich habe es nicht geschafft, es heißt nochmals alles von vorn anfangen.« Er begann sich also aufzuwecken, schwer fiel ihm das. Endlich rüttelte er sich ordentlich wach, und da nun griff ein schrecklicher Argwohn nach ihm. War er in der Tat ins Wachsein zurückgekehrt, oder weilte er in einem anderen Traum, der bloßer falscher Schein des Wachens ist? Wie vorgehen in so verworrener Lage? Träumen, nicht träumen, das ist hier die Frage. Gesetzt, er wird jetzt nicht träumen, sich sicher fühlend, weil es im Wachsein gar keine Verschwörung gibt, das wäre nicht übel, dann würde jenen königsmörderischen Traum nur der Traum träumen und selbst für sich austräumen, bis beim letzten Aufwachen die Majestät ihre gebührende Einheitlichkeit wiedergewönne. Sehr gut. Aber wenn der König keine Abwehrträume träumen wird, vermeinend im heimeligen Wachdasein zu verweilen, während dieses angebliche Wachsein in Wirklichkeit nur ein anderer Traum ist, der an jenen Oheimelnden grenzt, dann kann es zur Katastrophe kommen. Denn jeden Augenblick kann die ganze Horde verfluchter Königsmörder, den abscheulichen Zenander an der Spitze, aus jenem Traum durchbrechen in diesen Wachdasein vortäuschenden Traum, um dem König Thron und Leben zu rauben. Gewiss, dachte er, der Raub wird sich nur im Traum abspielen. Aber wenn die Verschwörung mein ganzes königliches Bewusstsein erfasst, wenn sie darin ins Kraut schießt, von den Bergen bis an die Meere, wenn sie, o Graus, überhaupt niemals wieder wird aufwachen wollen, was dann? Dann bleibe ich für immer vom Wachdasein abgeschnitten und der Oheim macht mit mir, was er will. Er wird foltern, entehren, von den Tanten gar nicht zu reden. Ich erinnere mich gut an sie, die lassen nicht locker, komme, was da wolle. So sind sie nun mal. Das heißt, waren. Nein, eigentlich sind sie ja wieder in diesem grässlichen Traum. Im Übrigen, was heißt hier Traum? Traum ist nur dort, wo auch ein Wachdasein besteht, in das sich zurückkehren lässt. Jedoch, wo es das nicht gibt. Und wie kehre ich zurück, wenn es denen gelingt, mich im Traum festzuhalten? Wo es nichts als den Traum gibt, dort ist er schon die einzige Wirklichkeit, also Wachheit. Grässlich. Alles versteht sich nur durch diesen fatalen Persönlichkeitsüberschuss, durch diese geistige Expansion. Hab ich das nötig gehabt? Verzweifelt, in der Einsicht, dass Untätigkeit ihn verderben konnte, sichtete der König die einzige Rettung in sofortiger psychischer Mobilmachung. »Es heißt unbedingt so vorgehen, als träumte ich«, sagte er sich. »Ich muss Mengen von Untertanen erträumen, alle voll Liebe und Begeisterung, mir bis zum letzten getreue Heerhaufen, die mit meinem Namen auf den Lippen untergehen, Unmengen von Waffen«, und es zahlt sich sogar aus, schnell irgendeine Wunderwaffe zu ersinnen, denn im Traum ist schließlich alles möglich. Nehmen wir an, einen Verwandtenwegputzer, irgendwelche Oheimabwehrgeschütze oder dergleichen. Solcher Art werde ich auf jede Überraschung vorbereitet sein, und wenn die Verschwörung auftaucht, listig und heimtückisch von Traum zu Traum durchschlüpfend, dann zertrümmere ich sie mit einem Schlag. Tief seufzte der König Murdas mit allen Alleen und Plätzen seiner Wesenheit, so kompliziert war das, und schritt ans Werk, das heißt, schlief ein. Im Traume sollten stählerne Heerhaufen im Geviert antreten, an der Spitze greise Generäle und jubelrufende Mengen im Gedröhn von Schlachthörnern und Kesselpauken, aber es erschien nur eine ganz kleine Schraube. Nichts als eine völlig gewöhnliche Schraube, am Rand ein wenig schartig. Was anfangen mit ihr? Er rätselte hin und her, zugleich wuchs in ihm irgendwelche Unruhe, immer größere, und Schlaffheit und Schreck, bis es ihm funkte. Der Reim auf zu Staube. Er schlotterte ganz und gar. Demnach denn das Symbol für Sturz, Zersetzung, Tod, also strebt zweifellos schon die Horde der Verwandten verstohlen, verschwiegen, durch in jenen anderen Traum gehüllte Unterwühlungen in diesen Traum zu gelangen, und er, der König, wird jeden Augenblick niederprasseln in den verräterischen Abgrund, der vom Traum unter dem Traum ausgeschaufelt ist. Also das Ende droht. Tod. Ausrottung. Woher aber? Wie? Aus welcher Richtung? Da blitzten die 10.000 persönlichen Bauwerke, schütterten die Unterstationen der Majestät, behängt mit Orden und umspannt von den Bändern der Großkreuze. Diese Auszeichnungen klingelten rhythmisch im Nachtwind. So rang König Murdas mit dem geträumten Symbol des Sturzes. Endlich rang er es nieder, bezwang es, bis es so völlig weg war, als wäre es nie dagewesen. Da forschte der König, wo ist er? Im Wachdasein oder in einem anderen Wahn? Sieht nach Wachdasein aus, doch woher die Gewissheit nehmen? Im Übrigen kann sein, dass der Traum vom Oheim schon ausgeträumt ist und jegliche Sorge hinfällig. Doch wiederum, wie lässt sich das erkunden? Da hilft nichts anderes als mittels von Spionierträumen, die sich als Umstürzler ausgeben, die ganze eigene Großmachtperson, das Reich der eigenen Wesenheit durchzukämmen und unausgesetzt zu unterwandern. Und niemals wieder wird König Geist Ruhe finden, denn immer muss er darauf gefasst sein, dass irgendwo in einem verborgenen Winkel seiner riesigen Persönlichkeit eine Verschwörung geträumt wird. Weiter also, auf, unterwürfige Wunschbilder festigen, Huldigungsadressen erträumen und Abordnungen in Massen strahlend vom Geiste der Rechtsstaatlichkeit mit Träumen auf alle persönliche Klüfte, Finsternisse und Seitenhieme einstürmen, so dass sich in ihnen keinen Augenblick lang irgendein Hinterhalt, irgendein Oheim verbergen könnte. Irgendwie umhauchte den König herzerfreuendes Fahnenrauschen. Vom Onkel keine Spur, Verwandte sind auch nicht zu sehen, nur Treue umgibt ihn, erstattet ihm Dank und unablässige Huldigung. Da ertönt das Rattern gezapfter, aus Gold geprägter Medaillen, Funken sprühen unter den Meißeln hervor, mit welchen die Künstler ihm Denkmäler hauen. Da erheiterte sich in dem König die Seele, denn siehe, auch schon Wappenstickereien und Teppiche an den Fenstern und die Kanonen ausgerichtet zum Salut und die Trompeter setzen die ehernen Trompeten an die Lippen. Als aber der König alles achtsamer besah, merkte er, dass da irgendwas gleichsam nicht so ganz richtig war. Denkmäler sehr wohl, aber irgendwie wenig ähnlich. Im verzerrten Antlitz, im schälen Blick sitzt so was Oheimliches. Rauschende Fahnen, stimmt, aber mit einem Bändchen, einem ganz kleinen, aber undeutlichen, fast schwarzen, wenn nicht schwarz, dann schmutzig, jedenfalls leicht beschmutzelt. Was ist das schon wieder? Irgendwelche Anspielungen? Um Himmels Willen, diese Teppiche, die sind doch abgewetzt, direkt kahl. Und der Oheim war kahl. Das darf nicht wahr sein. Zurück, Rückzug, aufwachen, aufwachen, dachte er. Das Wecksignal blasen, nur weg aus diesem Traum, wollte er brüllen. Aber als alles verschwand, wurde es nicht besser. Er stürzte aus dem Traum in neuen Traum, den es dem vorigen träumte. Und jener war einem noch früheren zugestoßen. Also war dieser Gegenwärtige schon gleichsam zur dritten Potenz. Alles in ihm wandte sich schon ganz offen zum Verrat um, roch nach Abtrünnigkeit, die Fahnen stülpten sich um wie die Handschuhe, von königlichen zu schwarzen, die Orden hatten Gewinde wie abgehackte Genicke, aus den goldglänzenden Trompeten aber rasselten nicht Schlachtfanfaren, sondern des Oheims Gelächter wie Donner wiehernd, dem König zum Verderben. Da brüllte der König mit 100 Glocken donneriger Stimme, schrie nach den Truppen. »Sollen sie ihn mit Lanzen stechen, dass er aufwacht? Kneift mich!« verlangte er mit Riesenstimme, dann wieder »Wachen! Aufwachen!« jedoch vergebens. Also plagte er sich wieder aus dem Königsstürzler- und Hinterhältlertraum in den Throntraum. Aber schon mehrten sich in ihm die Träume wie die Kaninchen, kreisten wie die Ratten. Die einen Bauwerke steckten die anderen mit Alb an. Es verstreute sich in ihnen munkelnd, schmuggelnd, schwindelnd, leise tretend, ungeklärt. Was, aber was Grässliches, da sah Gott vor. Den 100-stöckigen Elektronenbauten träumte es Schräubchen, Zerstäubchen und Stiftchen und Giftchen. In jeder persönlichen Unterstation klüngelte eine Horde von Verwandten. In jedem Verstärker kicherte der Oheim. Da erbebten die Hauswesen, Grauswesen, von sich selbst entsetzt. Aus ihnen schwärmten 100.000 Anverwandte hervor. Eigenmächtige Thronanmaßer, zwiegesichtige Findelinfanten, schieläugige Usurpatoren. Und wenn auch keiner wusste, ob er ein geträumtes Wesen war oder ein träumendes, wen wer träumte, wozu und was daraus erwachsen sollte, hetzten doch alle ohne Ausnahme auf Murdas Huss Huss um einen Kopf kürzen, vom Thron runterstürzen, vernichten, wieder richten und wieder vernichten, im Kirchturm verrammeln, soll er dort bimmelbammeln, juchheißer, juchhei, der Kopf ist entzwei. Und nur deshalb taten sie vorläufig nichts, weil sie sich über den besten Anfang nicht einigen konnten. Und so rasten lawinenweise die Gräuelfratzen der königlichen Gedanken, bis von der Überlastung eine Flamme hochzuckte, nicht mehr geträumtes, sondern allerwirklichstes Feuer entfachte goldene Glanzlichter in den Fenstern der königlichen Person. Und so zerfiel König Murdas in 100.000 Träume, denen nichts mehr Zusammenhalt gab, außer dem Brand. Und er brannte lang.